Kehr vor deiner eigenen Tür. Kein Platz hier für Schwäche, nehmen sie dein Brot weg, hol es. Schmerz geht, Stolz bleibt Kodex. Rotes Band um die Stirn und ein totes Herz in dir drin. Sag mir, wer will hier bloß Stress? Sieh jeden Fremden ab, 4000 Bar. Halbe Stunde später, alles in den Spielautomat. Eine Stunde später vor Mama, sie sieht aus wie schlafwandelnd von ihrem Putzjob. Doch siehst du nicht, dass du ihren Kopf fickst? Sagst, dass du alles für Gott gibst. Stirn bis zum Fuß, tätowiert für die Optik. Blamierst deine Religion, wenn du von Gott sprichst. Willst seine Jungfrau, doch fährst Richtung Rotlicht. Danach in den Meckes mit deinen Jungs, sie ist am Tisch. Ahnen muss und er ist dein Meckrib. Kommst zu mir mit Walla und Halal und Haram. Doch ich sag nur, halt deine Fresse und kümmere dich um dich selbst. Red nicht, her vor deiner eigenen Tür. Denn ich weiß genau, dass bei dir auch nicht alles klappt. Bitte kehr vor deiner eigenen Tür, bevor du andere auf ihren Dreck aufmerksam machst. Kehr vor deiner eigenen Tür, denn ich weiß genau, dass bei dir auch nicht alles klappt. Bitte kehr vor deiner eigenen Tür, bevor du andere auf ihren Dreck aufmerksam machst. Du kommst in Diskos zu mir, fragst, wieso ich so böse guck. Machst aber einen Schmollmund, der zeigen soll, wie schön du lutschst. Sagst, die Muskeln wären zu viel, dennoch fasst du hin. Squeeze und squeeze, doch ich denk an ein Aspirin. Sagst, dir gefallen nur Männer, die athletisch sind. Zeig Sinn, doch ich sag's mir zu wenig. Sie kritisiert mein Lifestyle zwar, aber sie geht nicht, denn sie will ne Kante und denkt sich, ich seh's nicht. So nehm ich die Schlampe, zerleg sie im Bett. Tage später ruft sie an, sagt, ihr Freund wurde zum Ex. Doch ich geb nen Fick, leg auf, denn macht die Braut das bei ihm, dann bei mir genauso mit dem Nächsten. Seh sie Wochen später und sie kommt nicht klar. Quasselt mich wieder voll und schaute wohl zu tief ins Gras. Sagt, ich hätte sie verarscht und dergleichen. Ich lächel nur leicht und sag, zum Fremdgehen gehören immer zwei. Also red nicht, her vor deiner eigenen Tür. Denn ich weiß genau, dass bei dir auch nicht alles klappt. Bitte kehr vor deiner eigenen Tür, bevor du andere auf ihren Dreck aufmerksam machst. Kehr vor deiner eigenen Tür, denn ich weiß genau, dass bei dir auch nicht alles klappt. Bitte kehr vor deiner eigenen Tür, bevor du andere auf ihren Dreck aufmerksam machst. Kehr vor deiner eigenen Tür, wenn du's liebst, mach's für dich. Doch belehr andere nicht, es sei denn, sie bitten dich. Denn Fehler machen wir alle und stehen vor Gericht eines Tages. Und dann bringen all die Ausreden nichts, denn ich hasse diese Hobbylehrer alle wirklich. Selbst nix gerissen, doch ein Mitteilungsbedürfnis. Der dicke alte Sack im Fitnessstudio, der 40 Jahre lang Athlet war, den heut keiner würdig. Der Promoter, der eigentlich die VMAs organisieren sollte, doch man legte Steine in sein Weg. Der MC, der eigentlich wie ich gesigned war bei 3P, doch er wollte nicht Kommerz gehen und pflegte abzulehnen. Die Braut, die niemals küssen würde bei dem ersten Date, danach im Bett aufwacht und was von Filmriss erzählt. Ich weiß, wir wären alle gern perfektere Menschen, doch irgendwann wird es Zeit, seine Fehler zu erkennen, also red nicht.